Vielleicht wunderten sie sich, wir haben doch nicht gebetet, nur gestöhnt. Das ist ein Gebet. Gott wartet nur darauf, dass du etwas von dir gibst. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott sagte nicht nur, ich schicke Hilfe vom Himmel, sondern schickte Mose. Wenn Gott jemanden segnen will, schickt er eine Person. Wenn der Teufel dich durcheinander bringen will, schickt er auch eine Person. Er imitiert Gott. Lass mich dir Folgendes sagen. Du bist einzigartig, du bist wertvoll. Ohne dich wird Gott nichts tun. Ein kranker Mensch bleibt krank, wenn niemand für ihn betet. Es ist nicht so, dass der Wind eines Tages richtig weht und der Mensch geheilt wird. Das passiert nicht. Jemand muss gehen und beten. Und jemand muss wissen, wie man betet. Jemand, der weiß, dass Gott ein Geber und kein Nehmer ist. Das sollte unsere Perspektive sein. Aber hast du bemerkt, dass Gott, egal wie sehr er will, dass du ein Leben im Überfluss hast und Wohlstand erlangst, wir sollten keine Angst vor dem Wort Wohlstand haben, okay? Darüber möchte ich in dieser Predigt nicht noch einmal sprechen, weil ich es in den letzten Sonntagen schon oft genug erwähnt habe. Frag dich einfach, was du für deine Kinder willst. Du willst nicht, dass sie egoistisch oder materialistisch sind, genauso wenig wie Gott. Aber du willst, dass sie mehr als genug haben, damit sie uneigennützig sind und ihren Reichtum nutzen, um anderen ein Segen zu sein. Du kannst noch so lautstark protestieren. Aber das ist doch das Wohlstandsevangelium. Und ich werde sagen, du bist ein Heuchler, weil du das für deine Kinder und heimlich auch für dich selbst willst. Manche Leute, sogar einige Christen, verkünden das lautstark, aber haben selbst 2 oder 3 Autos oder mehr. Und du weißt nicht, was auf ihrem Bankkonto ist. Wenn du wirklich an das glaubst, was du sagst, gib die Hälfte dessen, was du hast. Lasst uns Gott zur Ehre erfolgreich sein. Denk daran, der größte Wohlstand ist es, den Herrn Jesus Christus zu kennen. Der größte Reichtum ist geistlich. Die größte Weisheit ist geistlich. Gottes Weisheit zu haben, ist mehr wert als 1 Million Dollar. Manche Leute stimmen dem nicht zu, aber lass mich dir das sagen. Wenn du 1 Million Dollar verlierst, ist es vorbei. Aber mit Weisheit kannst du alles wiederbekommen. Weisheit bringt den Segen, erhält den Segen und vermehrt den Segen. Oft wollen Menschen nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Gottes Weisheit ist zuerst rein. Es ist eine demütige Weisheit. Du musst sagen, wie Salomo, ich bin ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Bitte, Herr, gib mir ein weises, hörendes Herz. Du musst zuerst sagen, nein, ich weiß es nicht, Herr, ich brauche deine Weisheit. Zu viele Menschen wollen sich das nicht eingestehen. Wenn es jemanden an Weisheit mangelt, soll er Gott bitten. Aber Pastor, ich habe keinen Mangel. Ich verstehe, warum du nicht bittest. Es ist nur für diejenigen, die einen Mangel haben. Wenn es dir an Weisheit mangelt und du einen Fehler gemacht hast, beschuldige niemanden sonst. Nicht deine Frau. Die Frau, die du mir gegeben hast. Das hat Adam gesagt, als Gott ihn fragte. Preist Gott. Das ist unsere Tendenz. Hör auf, deine Frau zu beschuldigen, wenn du ihr die Autorität gegeben hast. Passive Zustimmung ist immer noch eine Autorisierung. Wenn sie einen Fehler macht, frag nicht, wie konntest du das tun? Du hast es erlaubt. Lieber Mann, du bist der Priester und das Haupt des Hauses. Übernimm die Verantwortung. Deine Frau braucht einen starken Mann, nicht jemanden, der sie beschuldigt. Sei der starke Mann. Hab den Mut, zu deinen Überzeugungen zu stehen. Wisse, was gut für deine Familie ist. Auch wenn dein Sohn, der ein Teenager ist, nicht zustimmt. Bleib standhaft, lieber Vater, solange dein Sohn unter deinem Dach lebt. Aber ich will ihn nicht zwingen, in die Gemeinde zu gehen. Du musst ihn nicht zwingen. Bleib einfach bei deinen Überzeugungen. Er sollte nicht auf deine Kosten leben, wenn er nicht an das glaubt, was du glaubst. Wenn er sich dagegen auflehnt, sag ihm, dein Taschengeld wird gekürzt. Viele Leute haben so große Angst bei der Kindererziehung und machen ihre Kinder dadurch zu Göttern. Manchmal fragt man sich, wer wirklich Gott in ihrem Leben ist. Der Herr sagt ihnen etwas, ihre Kinder sagen ihnen etwas und sie gehorchen ihren Kindern. Und manche Männer gehorchen ihren Frauen. Nein, deine Frau will nicht, dass du ihr immer gehorchst. Jede Frau will einen starken Mann. Gute Predigt, Pastor Prinz. Ich weiß nicht, warum ich über all das predige, aber ich sage es euch einfach, okay? Jede Frau will einen starken Mann. Du musst nicht immer anderer Meinung sein oder dich immer durchsetzen. Ich rede nicht von falschem Machismo oder unsicheren Männern. Ich meine, dass du mit deiner Frau im Einklang sein kannst. Aber manchmal musst du bei deinen Überzeugungen bleiben. Wenn deine Frau nicht will, dass du in die Gemeinde gehst oder Zeit mit Gott verbringst, bleibe bei deinen Überzeugungen und sage: Es tut mir leid. Er ist der Grund, warum wir das heute haben, was wir haben. Er ist der Grund, warum ich heute bin, wer ich bin. Du musst es akzeptieren, auch wenn sie dir mit Scheidung droht. Der Herr kommt zuerst. Nicht, weil du eine andere Frau hast, sondern wegen deiner Überzeugungen. Und weißt du was? Tief im Innern wird deine Frau dich immer respektieren. Denn jede Frau will was? Genau, einen starken Mann. Ihr lernt sehr schnell, preist Gott. Nicht arrogant, okay? Nicht aggressiv. Aber abgesehen davon, seid im Einklang miteinander, unterstützt euch gegenseitig. Ich beobachte oft, dass Männer viel aufgeben. Sie sollen etwas tun, aber sie sagen: Ich frage meine Frau. Okay? Das verstehe ich, wenn deine Frau für diesen Bereich zuständig ist, aber sie scheint für viele Bereiche zuständig zu sein. Und Frauen sind erstaunlich. Wenn ein Mann aufgibt, muss jemand helfen. Jemand muss es übernehmen und sie werden es tun. Aber weißt du was? Lassen wir das. Wollen wir diese Predigt zu einer Ehepredigt machen? Preis den Herrn. Ich muss jetzt bald die Kurve kriegen. Wir müssen im Einklang mit Gott sein. Wir müssen unsere Bestimmung kennen. Wir sind lebendige Steine in Gottes Tempel. 1. Petrus 2. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Bestimmt kennt ihr die Rolling Stones, die rollenden Steine. Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Wir sind lebendige Steine. Lebendige Steine. Und wir werden als geistliches Haus aufgebaut, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also, folgendermaßen. Salomo baute seinen Tempel aus behauenen Steinen, kostbaren Steinen. Schaut euch 1. Könige 5 an. Und der König gebot, und sie brachen große Steine aus. Sagt mal, große Steine. Kostbare Steine. Um den Grund des Hauses mit Quadersteinen zu legen. Das sind also große Steine, kostbare Steine. Weißt du, warum sie kostbare Steine sind? Alle Details in der Bibel sind wichtig. Diese Steine repräsentieren dich und mich. Hört zu, Leute. Ihr entdeckt eure Bestimmung in dem Weisheitsbuch Gottes, im Handbuch des Schöpfers. Wir alle werden entworfen und berufen. Was tut Gott gerade in der Welt, Pastor? Er ruft ein Volk für seinen Namen heraus. Es ist, als würde er in die Dunkelheit greifen, in die Steinbrüche des Kalksteins in Jerusalem. Ich war dort. Und er hat uns alle herausgeholt. Er hat uns aus diesem Kalkstein im Dunkel der Sünde herausgehauen. Wir waren alle tote Sünder. Und er ging in unsere Dunkelheit hinein und brachte uns heraus, um lebendige Steine seines Tempels zu werden. Kann ich mal ein kräftiges Amen hören? Alles, was wir tun, unsere Erziehung, unsere Ehe, unser Beruf, unser Dienst, dient dazu, dieses geistliche Haus Gottes zu bauen. Und dieses Haus wird für immer im Universum Bestand haben. Das ist die Idee des Universums, ein Bild des Tempels. Schieb den Tempel nicht in eine religiöse Schublade. Es hat mit dem Leben in der kommenden Welt zu tun, die ewig ist. Du wirst im zukünftigen Leben in deinem physischen Körper sein, okay? Das ist realer als das jetzige Leben, weil das jetzige Leben vergänglich ist. In diesem Sinne ist es unwirklich. Das zukünftige Leben hingegen ist ewig und es hat mit all dem hier zu tun. Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gibliter behauten sie und bereiteten das Holz und die Steine für den Bau des Hauses. Kostbar, weil es Gott seinen Sohn gekostet hat, um in die tiefste Dunkelheit hinabzusteigen. Lass mich dir die Steine zeigen, die sie verwendet haben. Aber zuerst ein anderer Vers, direkt danach in 1. Könige 6, Vers 7. Und als das Haus erbaut wurde, da wurde es aus Steinen gebaut, die fertig behauen aus dem Bruch kamen, sodass man weder Hammer noch Meißel noch sonst ein eisernes Werkzeug im Haus hörte, während es erbaut wurde. Versteht ihr das? Die Steine wurden im Steinbruch vorbereitet, bevor sie an den Ort gebracht wurden, an dem der Tempel gebaut werden sollte. Kein Geräusch eines Hammers, kein Bum-Bum, kein Meißeln. Heute hört man die Pfahlgründung, das ist sehr laut. Besonders wenn direkt dort gebaut wird, wo man wohnt. Man kann es auch noch von weit weg hören, von einem Kilometer oder so. Hier hingegen hörte man keinen Hammer. Gott baut seinen Tempel leise. Gott baut seinen Tempel in Ruhe. Der Name Salomo kommt von Shalom, Frieden, Ruhe. Einige der größten Werke Gottes geschehen in Ruhe. Manche von euch glauben nicht an Ruhe, aber für Gott ist Ruhe Fortschritt. Wir müssen diese Ruhe lernen. Wir müssen lernen, den Dämon der Eile zu besiegen. Es gibt eine Eilekrankheit in Singapur, in Amerika und in der modernen Welt. Und diese Eile tötet die Menschen. Sie schadet ihren Beziehungen. Alles ist in Eile. Ein Ping auf deinem Handy will deine sofortige Aufmerksamkeit. Alles ist in Eile. Eile, Eile, Eile. Beeil dich, Pastor Prinz. Alles ist in Eile. Amen. Eine interessante Beobachtung vor vielen Jahren, zu der Zeit, als Herzkrankheiten erforscht wurden, machte ein Spezialist eine interessante Beobachtung. Ich glaube, es war Hans Selye. Er beobachtete etwas bei seinen Patienten. Er war der Arzt, der die Rolle von Stress entdeckte. Dass Stress Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Herzprobleme und all das verursachen kann. Er bemerkte, dass die meisten Menschen, die mit Herzproblemen zu ihm kamen, ihre Autos rückwärts parkten. Warum? Um möglichst schnell wieder wegfahren zu können. Manche von euch sagen vielleicht, ich weiß nicht, Pastor Prinz, das ist doch Geschmackssache. Dann stellte seine Arzthelferin fest, dass der Stuhl, auf dem die Patienten saßen, immer wieder zur Polsterung geschickt werden musste. Er fragte sich, warum das so oft nötig war. Die Arzthelferin sagte, dass die Vorderseite des Stuhls, wo die Patienten sitzen, immer abgenutzt war. Das lag daran, dass die Patienten immer vorne auf der Stuhlkante saßen. Sie konnten nicht entspannt sitzen. Sie saßen auf der Kante. Jetzt lehnt euch zurück. Lehnt euch zurück, die nächsten 2 Stunden. Nein, keine Sorge. Jedenfalls saßen sie auf der Kante. Sie lebten am Limit. Alles war in Eile. Alles war in Spannung. Sogar vor dem Arzt. Hans Selye experimentierte auch mit Ratten. Und stellte fest, je mehr er sie stresste, desto mehr schwollen ihre Nebennieren an. Er führte ein ordentliches Experiment durch, indem er die Ratten injizierte. Aber sie rutschten ihm ständig aus den Händen und rannten herum. Später stellte er fest, dass ihre Nebennieren geschwollen waren. Die Tatsache, dass er die Ratten festhalten musste, um sie zu injizieren, verursachte Stress. Und er erkannte, dass Stress Auswirkungen auf die Organe hat. Die Dinge Gottes geschehen in Ruhe. Sogar die wichtigsten Vorgänge in deinem Körper, wie dein Herzschlag, geschehen in Ruhe. Du kannst deinen Herzschlag nicht bewusst hören oder steuern. Er geschieht in Ruhe. Zwischen den Schlägen ruht dein Herz. Zum Glück, sonst würdest du dauerhaft ruhen. Wenn du deinen Herzschlag hörst oder ihn steuern musst, dann ist etwas nicht in Ordnung. Wenn du deinen Herzschlag durch äußere Mittel in Gang halten musst, wenn du dich darauf konzentrieren musst, zeigt es, dass etwas nicht stimmt. Bei den Dingen Gottes behindert menschliche Anstrengung oft alles. Ein Kind sieht ein Ei, aus dem ein Küken schlüpft, und hilft dem Küken, indem es die Schale aufbricht. Das Küken stirbt. Es läuft kurz herum und stirbt dann. Warum? Weil Gott vorgesehen hat, dass das Küken ohne menschliche Hilfe aus der Schale schlüpfen soll. Der Prozess des Herauspickens stärkt das Küken. Es braucht keine menschliche Hilfe. Menschliche Hilfe verdirbt alles. Wer versucht, die Mona Lisa zu verbessern, ruiniert das Gemälde. Die Errettung ist ein Geschenk. Also zurück zu unserem Thema. Kein Hammer, kein Meißel oder eisernes Werkzeug war zu hören. Alles Große geschieht in Ruhe. Du wirst feststellen, es geschieht in Ruhe. Es geschieht Schritt für Schritt, nicht im Eiltempo, um es zu Ende zu bringen. Also komm zur Ruhe. Wenn du dein Mittagessen verpasst, ist das nicht schlimm. In Singapur kannst du es immer mit einem Snack nachholen. Zur Snackzeit, zur Teezeit. Viele von uns schlingen das Essen hastig hinunter. Längeres Kauen bedeutet weniger Probleme. Ich sage meinem Sohn immer, kauen, kauen, kauen, nicht einfach schlucken. Dein Magen wird es dir danken, wenn du gut kaust, denn dann hat er weniger Arbeit. Einige von euch essen hastig. Kaum habe ich angefangen zu reden, ist euer Teller schon leer. Nein, Pastor, ich esse schnell, damit du weniger redest. Okay, verstanden. Was für eine Offenbarung. Aber zurück zum Tempelbau. Vor einigen Jahren war ich in Israel und ich glaube, Lawrence war bei mir. Wir besuchten einen Steinbruch im Norden und fanden dort heraus, dass die Steine für den Tempel tatsächlich unterirdisch gebrochen worden waren. Die Tempelsteine sind erstaunlich. Sie sind riesig. Viele von ihnen sind kostbare Kalksteine. Marmor ist übrigens eine Art von Kalkstein, kristallisiert. Ein 3 Fuß großer Marmorstein, wenn du ihn als Fundament deines Hauses hättest, wäre er sehr teuer. Ein 4x5 Meter großer Marmorstein wäre noch viel teurer. Und das ist bloß ein einziger. In 1. Könige 7, Vers 10 heißt es, dass die Grundfesten aus kostbaren Steinen bestanden, große Steine. Manche 10 Ellen, andere 8 Ellen groß. Eine Elle entspricht etwa der Länge von deinem Ellbogen bis zur Spitze deines Mittelfingers. 10 Ellen sind also etwa 5 Meter, 8 Ellen etwa 4 Meter. Und das ist ein einziger Stein. Als ich in Israel war, sah ich einige dieser Steine. Hier sind ein paar Fotos von Steinen, die von den Römern heruntergeworfen wurden. Könnt ihr die oberen Teile sehen? Das sind schön behauene Kalksteine. Sie sind alle zerbrochen, weil die Römer, als sie im Jahr 70 nach Christus kamen und den Tempel zerstörten, die Steine hinunterwarfen. Das war der Tempel des Herodes zu jener Zeit, aber er wurde auf den Fundamentsteinen des Tempels Salomos gebaut. Es handelt sich also um denselben Kalkstein. Natürlich war der Tempel Salomos prächtiger. Die Römer warfen die Steine herunter und erfüllten damit die Worte von Jesus, der sagte, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Das sagte Jesus. Auf dem Ölberg sagte ein junger Zimmermann seinen Jüngern, seht den Tempel mit all seiner Pracht. Die Tage werden kommen, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. In Rom gab es damals einen jungen Mann namens Titus, der darauf vorbereitet wurde, der nächste Kaiser zu werden. Im Jahr 70 nach Christus kam er und sagte seinen Männern, verbrennt alles andere, aber zerstört den Tempel nicht. Doch als das Feuer ausbrach, begann das Gold zu schmelzen und floss zwischen die Steine. Die Soldaten fingen an, die Steine umzuwerfen, um an das Gold zu gelangen. Und widersetzten sich somit den Befehlen des zukünftigen Kaisers. Das wissen wir von Josephus, dem Historiker. So erfüllte sich das Wort des jungen Zimmermanns. Welchem der beiden würdest du glauben? Das sind also die umgestürzten Steine, ein Überbleibsel des Tempels. Man kann sie heute noch sehen, in der Nähe der Südtreppe. Unsere ganze Gruppe ist da gewesen. Wenn man in den Tempelbereich geht, der Tempel existiert natürlich nicht mehr, gibt es einen Tunnel darunter, in dem man die Grundsteine sehen kann. Wisst ihr, wie riesig diese Grundsteine sind? Bis heute fragen sich die Leute, wie sie die Steine so perfekt zusammenfügen konnten, dass nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen passt. Wenn man sie beten sieht, legen sie Zettel in die Spalten. Aber die können nicht weit hineingesteckt werden, weil die Steine so präzise behauen sind. Alle Steinmetze und Architekten heute sind erstaunt und verblüfft, wie sie damals solche Steine bewegen konnten. Einer der Grundsteine ist etwa 13,5 Meter lang. Wisst ihr, wie viel der wiegt? 570 Tonnen. Viele von euch haben ihn gesehen. Er liegt im Tunnel. 2008 war ich dort. Und das ist meine Tochter Jessica auf dem Foto. Seht ihr den Stein da unten? 570 Tonnen. 13,5 Meter. Ingenieure staunen immer noch, wie sie diesen Stein bewegt haben. Ich war auch im Steinbruch, der nicht weit vom Tempelbereich entfernt ist. Ich ging hinein und hielt eine Predigt, die nie veröffentlicht wurde, weil der Ton im Steinbruch nicht gut war. Das Video haben wir noch, aber der Ton war schlecht. Stellt euch vor, wir gingen hinein. Heute gibt es dort Lichter. Aber damals war es stockdunkel. Sie arbeiteten mit Fackeln und Lampen und brachen die Steine. Ich will euch gleich den Steinbruch zeigen. Aber bevor ich ihn zeige, erst noch etwas anderes. Als ich dort predigte, sah ich einige Steine, die behauen waren. Man konnte die rechteckigen Formen erkennen, wo die Steine herausgeschnitten worden waren. Da gab Gott mir die Inspiration zu dieser Predigt, dass er uns alle aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen hat. 1. Petrus 2. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ihr seid nicht nur ein Priestertum, ihr seid ein königliches Priestertum. Wenn du wiedergeboren bist, bist du mit königlichem Blut wiedergeboren. Du bist königlich. Königliche Menschen sind nicht kleinlich, sie werden nicht wegen Kleinigkeiten wütend. Sie sind großzügig, großherzig. Das erwarten wir von Königen. Wenn Könige sich nicht königlich verhalten, verlieren wir den Respekt vor ihnen. Kind Gottes, Heiligkeit bedeutet nichts anderes, als dass Menschen das Gefühl haben, dass königliche Würde in ihrer Mitte ist. Wenn du vergibst, das ist königlich.